Kapitel 4 von Die Entstehung der Kontinente und Ozeane von Dr. Alfred Wegener. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Avai im Mai 2012. Viertes Kapitel: Plastizität des Saal und Zähflüssigkeit des Sima. Für die Frage, ob sich saalische, im Sima schwimmende Schollen verschieben können, ist es von Bedeutung, dass der Schmelzpunkt der saalischen Gesteine allgemein etwa 200 bis 300 Grad höher liegt als der der simischen, sodass bei gleicher Temperatur magmatisches Sima und festes Saal nebeneinander bestehen können. Besonders günstig würde es für die Verschiebung sein, wenn dieser Zustand an der Unterseite der Kontinentalschollen angenommen werden dürfte, weil hier bei gleicher Temperatur vom Saal Eigenschaften der festen, vom Sima Eigenschaften der flüssigen Körper gefordert werden. Was wir über die Schmelztemperatur der Gesteine einerseits und über die Temperatur des Erdinneren andererseits wissen, widerspricht dem nicht. Die zusammengesetzten Silikatgesteine haben, wie die Versuche von Dölter und Day zeigen, keinen scharfen Schmelzpunkt, sondern nur ein mitunter sehr großes Schmelzintervall. Man kann sagen, dass Diabas bei etwa 1100 Grad Celsius, die Vesuvlaven bei etwa 1400 bis 1500 Grad Celsius schmelzen. Diese Zahlen gelten allerdings für Atmosphärendruck, sodass man für 100 Kilometer Tiefe wohl einige 100 Grad zu addieren hat. Fußnote: Die Schmelztemperaturen fast aller Stoffe steigen etwas bei Druckzunahme. Diejenige von Diabas nach Barus um 0,025 Grad pro Atmosphäre, was Vogt auf 0,005 Grad verbessert. Ende der Fußnote. Auf der anderen Seite geben die heute tiefsten Bohrlöcher Zhukov 2 und Paruschowitz 5 in Oberschlesien für die obersten 2 Kilometer der Erdrinde eine Temperaturzunahme von 3,1 Grad pro 100 Meter Tiefe. Fußnote: Michael und Kitzow, die Temperaturmessungen im Tiefbohrloch Zhukov in Oberschlesien, Jahrbuch der Königlich-Preußischen Geologischen Reichsanstalt 1910. Man sollte doch endlich den veralteten Begriff der geothermischen Tiefenstufe durch das Temperaturgefälle ersetzen. Wir betrachten doch die Temperatur als Funktion der Tiefe, nicht umgekehrt. Ende der Fußnote. Leider darf man mit diesem Wert nicht linear extrapolieren, denn einmal ist die Messung in Sedimenten ausgeführt, welche vermöge ihres Luftgehaltes, geringeres spezifisches Gewicht, wahrscheinlich eine erheblich verringerte Wärmeleitfähigkeit besitzen, was zur Folge haben muss, dass sich die Isothermen in ihnen zusammendrängen. Für das darunterliegende Urgestein müsste also eine langsamere Wärmezunahme mit der Tiefe angenommen werden, selbst wenn der Wärmestrom derselbe wäre. Zweitens aber muss auch der Wärmestrom umso schwächer werden, je tiefer wir hinabsteigen. Ja, er muss im Erdmittelpunkt offenbar null sein, sodass die inneren Partien des Erdkörpers praktisch gleich temperiert sind. Wie schnell die Annäherung an diese zentrale Temperatur erfolgt, hängt freilich davon ab, ob man annimmt, die Erde sei einfach eine heiße Kugel, die sich von der Oberfläche her abkühlt, oder ob man dem Zerfall radioaktiver Stoffe einen wesentlichen Einfluss zuschreibt. Die zentrale Temperatur wird heute im Gegensatz zu früheren, zügellos hohen Schätzungen zu 3000 bis 5000 Grad Celsius angenommen. Wir werden hiernach für 100 Kilometer Tiefe nicht, wie aus linearer Extrapolation folgen würde, 3100 Grad Celsius annehmen dürfen, sondern nur Werte zwischen 1000 und 2000 Grad, sodass die Annahme, hier sei der oben geschilderte Zustand erreicht, nicht unwahrscheinlich ist. Gewisse Anzeichen dafür, dass bisweilen auch das Saal auf der Unterseite von Kontinentalschollen geschmolzen wird, werden wir später besprechen. Die Granitaufschmelzungen, deren Deutung neuerdings durch die Beobachtungen von Klos in Südafrika von den bisherigen Zweifeln befreit ist, zeigen ja, dass die Isothermenfläche der Schmelztemperatur sogar gelegentlich bis zur Erdoberfläche hinaufgetrieben werden kann. Wenn wir uns hiernach die saalischen Schollen im Wesentlichen aus festem, kristallisiertem Material bestehend zu denken haben, so soll damit nicht gesagt sein, dass sie keine Plastizität besäßen. Im Großen dokumentiert sich ja diese Plastizität durch den gebirgsbildenden Zusammenschub, der die Schollen immer aufs Neue verdickt. Und im Kleinen sehen wir sie in der komplizierten Fältelung, welche das Urgestein schon in einem Handstück aufweisen kann. Schon aus der allgemeinen Erfahrung, dass feste Körper, die unter hohem Druck stehen, stets eine mehr oder minder große Plastizität, Pseudoplastizität, zeigen, geht hervor, dass auch den Kontinentalschollen eine mit der Tiefe zunehmende Plastizität zugeschrieben werden muss. Die Temperaturzunahme nach unten wirkt in dem gleichen Sinne, und schon vor Erreichung des Schmelzpunktes werden Silikate, wie sich experimentell zeigen lässt, geradezu plastisch im gewöhnlichen Sinne des Wortes. Um die Anschauung zu unterstützen, seien hier vorgreifend einige Beispiele besprochen, wie sie sich vom Standpunkt der Verschiebungstheorie aus darstellen. Das Wachsen der Plastizität mit der Tiefe gibt eine Erklärung für die auffällige Tatsache, dass ehemalige Spaltenränder, wie beispielsweise die afrikanische und südamerikanische Küste des Atlantik, in ihren heutigen Küstenlinien die Parallelität besser bewahrt haben als mit ihrem untermeerischen Abfall, der oft durch unregelmäßiges Hervorquellen die Parallelität stört. Die Partien der Spaltenwand bei 4 bis 6 Kilometer Tiefe stehen in der Tat bereits unter dem ganzen Druck der darauf lastenden Schichten, während sie von der ozeanischen Seite her keinen entsprechenden Seitendruck erhalten, sodass sie vermöge ihrer Plastizität nach dorthin ausweichen. Fußnote: Eine genauere Überlegung zeigt, dass der Drucküberschuss in der Kontinentalscholle gegenüber seiner ozeanischen Nachbarschaft von ihrer Oberfläche bis zum Meeresspiegel sehr schnell, von da bis zum Tiefseeboden etwa halb so schnell weiterwächst und hier sein Maximum erreicht, um dann bis zur Unterseite der Kontinentalscholle wieder auf Null zu sinken. Die Verhältnisse liegen also gerade umgekehrt, als Willis voraussetzt, wenn er ein Vordringen der schweren ozeanischen Gesteine gegen die tieferen Schichten der Kontinentalschollen annimmt. Ende der Fußnote. Dies seitliche Hervorquellen wird natürlich mit einer entsprechenden Senkung des Schollenrandes verbunden sein, welche in den oberen, spröderen Gesteinsschichten häufig die Form von parallel zur Küste verlaufenden Brüchen annimmt. Es wäre natürlich nur eine andere Ausdrucksweise, wenn wir bei diesem Vorquellen der Kontinentalränder statt von dem Fehlen eines seitlichen Druckes von seitlichem Zug sprechen würden. Dies legt die Frage nahe, wie sich das Saal überhaupt gegenüber Zugkräften verhält. Ein Sich-Ziehen-Lassen unter Einbuße an Mächtigkeit scheint zwar vorzukommen, aber stets nur kleine Beträge zu erreichen. So legt die Form des Island-Färöer-Schelfs, zumal wenn seine Bewegung so aufgefasst werden darf, wie es später geschildert werden wird, die Vermutung nahe, dass an einigen Stellen ein solches Ziehen stattgefunden hat. Der große Grabenbruch der Bassstraße zwischen Tasmanien und Australien zeigt, dass hier die oberen, spröderen Schichten, wohl gelegentlich des Abreißens von Antarktika, zerrissen sind. Die unteren Schichten aber müssen sich gezogen haben, da Tasmanien nicht wie Neuseeland zurückblieb, sondern von Australien mitgeschleppt wurde, also immer noch mit ihm zusammenhängt. Auf ganz ähnliche Weise dürfte auch zu erklären sein, warum beim Abreißen Neufundlands von Irland ein großer Teil der bis dahin zusammenhängenden Landgebiete unter den Meeresspiegel hinabsank und sich in Schelfe verwandelte. Auch der Einbruch des Ägäischen Meeres und viele andere Erscheinungen dieser Art dürften in derselben Weise entstanden sein. Fußnote: Quiring betont, dass solche Schollengebirge, welche durch vertikale Verschiebungen einzelner Teile längs Sprüngen entstehen, meist auch eine Vergrößerung ihres Areals bei diesem Vorgang erfahren. Ende der Fußnote. Man sieht aber schon aus diesen Beispielen, die sich noch erheblich vermehren ließen, dass dieses sich ziehen lassen nur relativ geringfügig und auf die tieferen Schichten des Saal beschränkt ist. Wir müssen daran festhalten, dass dieses Material auf Zugkräfte hauptsächlich mit Zerreißen antwortet. Das geringfügige Ausziehen zu einer dünneren Schicht kann dabei jedenfalls kein Äquivalent für den gewaltigen Zusammenschub in den Faltengebirgen bieten. Abwechselnde Druck- und Zugkräfte gleicher Größe können sich also in ihrer Wirkung nicht aufheben. Sie bewirken vielmehr in einseitig fortschreitender Entwicklung eine Zerteilung und einen Zusammenschub der Kontinentalschollen. Eine ehemals geschlossene saalische Erdhaut musste hiernach beständig an Zusammenhang und horizontaler Ausdehnung verlieren und gleichzeitig an Dicke zunehmen. Von wesentlich anderer Art ist die Plastizität des Sima. Bildet das Saal eine plastische Decke, so ist das Sima eine zähe Flüssigkeit. Schon die Schmelzversuche zeigen, dass der geschmolzene Silikatbrei eine außerordentliche Zähigkeit besitzt. Die Eigenschaften solcher zähen Flüssigkeiten sind deswegen paradox, weil die Zeitdauer der wirkenden Kräfte bei ihnen eine so große Rolle spielt. Ein gutes Beispiel ist Siegellack bei Zimmertemperatur. Wirft man eine Stange Siegellack auf den Boden, so zerbricht sie in scharfkantige Stücke. Lässt man sie aber, an zwei Punkten unterstützt, in der Schwebe liegen, so kann man schon nach wenigen Wochen ein Durchhängen bemerken und nach einigen Monaten hängen die nicht unterstützten Teile fast vertikal herab. Entsprechend verhält sich die Erde gegenüber den schnellen Schwingungen der Erdbebenwellen wie ein fester Körper, denn eine Flüssigkeit kann keine derartigen Transversalwellen leiten, wie es die Erdbebenwellen sind, und doch zeigt sie isostatische Ausgleichsbewegungen, verhält sich also, wenn man ihr Zeit genug lässt, wie ein flüssiger Körper. Da dem Geologen sehr große Zeiträume zur Verfügung stehen, so müsste man von seinem Gesichtspunkt aus ein Material wie Siegellack als außerordentlich leichtflüssig bezeichnen. Das Sima aber ist für ihn ein zähflüssiger Körper. In der Tat fand Schweidar aus den mit dem Horizontalpendel nachweisbaren Mondgezeiten des festen Erdkörpers, dass die Zähigkeit des Sima noch etwa 10.000 Mal so groß ist als die des Siegellacks bei Zimmertemperatur. Ein anderes, in diesem Zusammenhang lehrreiches Beispiel für Zähflüssigkeit bildet das Gletschereis. Auch hier erscheint das Fließen auf den ersten Blick paradox, sodass man besondere Ursachen, wie zum Beispiel Regelation, Wiedergefrieren, dafür annehmen zu müssen glaubte. Bis durch Beobachtung der gleichfalls fließenden polaren Gletscher mit ihren tiefen Innentemperaturen in jüngster Zeit eine richtigere Auffassung der Zähflüssigkeit dieser Gebilde gewonnen worden ist. Da das Sima wegen seiner größeren Menge für das Gesamtverhalten der Erde von größerer Bedeutung ist als das Saal, so möge hier angeführt werden, zu welchen zahlenmäßigen Ergebnissen man bezüglich der Zähigkeit der Erde gekommen ist, wenn diese Ergebnisse auch zunächst kaum geeignet sein dürften, die Anschauung zu unterstützen. Fußnote: Es sind mehrere, mathematisch etwas verschiedene Definitionen der Zähigkeit in Gebrauch. Für die am meisten gebräuchliche hat man zur Vermeidung von Verwechslungen das Wort Righeit eingeführt. Ende der Fußnote. Aus dem Starrbleiben gegenüber Erdbebenwellen und dem Fließen gegenüber der bei der Rotation auftretenden Zentrifugalkraft lässt sich die Zähigkeit der Erde höchstens innerhalb gewisser Grenzen einschließen. Die Mondflut aber, welcher der Erdkörper nur zum Teil nachgibt, ermöglicht durch Messung dieses Teiles eine quantitative Bestimmung. Durch die Arbeiten von Lord Kelvin, von Rebeur-Paschwitz, Hecker und Schweidar wurde auf diese Weise mit Hilfe des Horizontalpendels ermittelt, dass die Erde als Ganzes etwa die Eigenschaften des Stahles hat. Zu dem gleichen Ergebnis ist man auch auf einem zweiten Wege gekommen. Die von Euler theoretisch nachgewiesene Störungskurve, welche die Rotationspole der Erde in 305 Tagen um die Trägheitspole zurücklegen sollen, wird nach den Messungen des Internationalen Breitendienstes erst in etwa 430 Tagen zurückgelegt. Newcomb vermutete, dass dies durch eine teilweise Anpassung der Erde an die jeweilige neue Lage des Rotationsellipsoides bewirkt wird, und Hau und Schweider berechneten hieraus, dass sich die Erde dann wie Stahl verhalten müsse. Der Letztere führte die Rechnung unter Rücksicht auf die Schichtung im Erdinneren aus und fand für den von Wiechert aus Erdbebenbeobachtungen wahrscheinlich gemachten Eisenkern das Dreifache, für den 1500 Kilometer dicken Silikatmantel ein Achtel der Zähigkeit des Stahles. Aber diese Zahlen helfen uns wenig für unsere Anschauung. Denn wenn wir auch Stahl als einen Stoff kennen, der sich bei Anwendung passender Drucke plastisch verhält, so eignet er sich doch schlecht zur Demonstration des Fließens, das heißt der Bewegung unter dem Einfluss der relativ schwachen Schwerkraft. Wollen wir im Laboratorium Erscheinungen haben, bei denen das Molekül der Schwerkraft unterliegt, so müssen wir eben Stoffe wählen, deren Zähigkeit viele tausendmal geringer ist. Weit besser können wir uns mit Hilfe der Erscheinungen der Erdoberfläche selber ein Bild von der Zähflüssigkeit des Sima machen, wobei wir allerdings vorgreifend die Richtigkeit der Verschiebungstheorie annehmen müssen. Die allgemein herrschende Isostasie, ferner die Schlichtheit des Tiefseebodens, das Fehlen von Faltengebirgen auf ihm und die Verschiebungen der Kontinente charakterisieren das Sima als flüssig. Andererseits gibt es Erscheinungen, welche gerade der Zähigkeit dieser Flüssigkeit zu verdanken sind. Hierher gehört das Nachhinken aller isostatischen Ausgleichsbewegungen. In ehemals vereisten Gebieten dauert zum Beispiel die Hebung noch lange Zeit nach dem Fortschmelzen des Eises an. So steigt Skandinavien noch immer um etwa 1 Meter in 100 Jahren. Die hohen Strandlinien müssen sich noch vor der Hebung gebildet haben. Und doch war, wenigstens in vielen Fällen, das Eis offenbar schon fort. Auf die Zähigkeit des Sima ist es auch zurückzuführen, dass die Kontinentalschollen, die sich gegen dasselbe verschieben, an ihrem Vorderrande einen Stauwall in Gestalt eines dem Schollenrande parallelen Faltengebirges erhalten. Auch die tiefen ozeanischen Rinnen legen Zeugnis von der Zähigkeit des Sima ab, denn was auch ihre Ursache sein möge, jedenfalls stellen sie Vertiefungen im Meeresboden dar, deren Öffnung oder Einsenkung so schnell vor sich geht, dass das hereinströmende Sima damit nicht Schritt hält. Ende von Kapitel 4.